Nun unser Hörspiel nach Isaac Asimov, falsch korrigiert. Isaac Asimov, 1920 in Russland geboren, lehrt Biochemie in Boston, Massachusetts und ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren. Von ihm stammen die sogenannten Robotergesetze, Schutzprogrammierungen, die nötig werden würden, wenn Roboter, selbstgesteuerte Automatenmaschinen, mehr und mehr Arbeitsprozesse übernehmen werden. Schon immer hat man sich gegen eine um sich greifende Technisierung und Automatisierung gewehrt. Und darum geht es in diesem folgenden Hörspiel nach einer Story von Isaac Asimov, die Heiner Schmidt für den Funk bearbeitet hat. Falsch korrigiert. Die Verhandlung in der Sache Professor Simon S. Nienheimer von der New Oxford Universität als Kläger gegen die International Electric Company, IEC, als Beklagter ist eröffnet. Meine Damen und Herren, in Anbetracht der Schwierigkeit der zu behandelnden Materie und im Interesse einer sachlichen Verhandlungsführung hat das Gericht Presse und Öffentlichkeit ausgeschlossen. Aus denselben Gründen glaubt das Gericht weitgehend auf die üblichen äußeren Formen verzichten zu können. Kommen wir also gleich zur Sache. Ich fordere Mr. Miller als Vertreter des Klägers auf, seinen ersten Zeugen zu nennen. Ich bitte euer Ehren, Professor Francis P. Goodfellow von der New Oxford Universität in den Zeugenstand rufen zu lassen. Professor Francis P. Goodfellow. Na, Gott sei Dank, wenigstens keine Publicity. Professor Francis P. Goodfellow. Das hätte der IEC gerade noch gefehlt. Die New Oxford-Leute werden auch nichts dagegen haben, Lenning. Der Mann auf der Straße ist auf diese Eierköpfe sowieso nicht gut zu sprechen. Aber E-27-3 ist nicht zugelassen worden. Das war vorauszusehen, Miss Carrain. E-27-3 ist unser wichtigster Zeuge. Na, das meinen Sie. Seine Aussagen vor Gericht haben keinerlei Beweiskraft. Es geht doch nicht um seine Aussagen, das habe ich Ihnen schon 100-mal zu erklären versucht. Sie als unser Anwalt... Ein Computer ist kein Zeuge. Bitte hier zum Zeugenstand. Warten wir erst mal, wie der Hase läuft. Wenn Sie mit dem Zeugenstand Platz nehmen wollen, Herr Professor... Sie sind Dr. Francis P. Goodfellow, Professor für Physik an der... Einspruch. Diese Formulierung lässt bereits im Ansatz eine Suggestivfrage erkennen. Dem Einspruch wird stattgegeben, Mr. Kent. In Anbetracht der zu erwartenden Schwierigkeiten hat das Gericht vorhin gebeten, von formal-juristischen Spitzfindigkeiten abzusehen. Ich glaubte, Sie wären damit einverstanden. Ich bin durchaus damit einverstanden, Euer Ehren. Solange der Vertreter des Klägers seine... Und sagen wir mal, gewisses Saloppheit nicht zum faktischen Prinzip macht. Im Übrigen danke ich dem Gericht für die nachdrückliche Erklärung, formalen Dingen kein allzu großes Gewicht beimessen zu wollen. Vielleicht ergibt sich im Verlauf des Prozesses auch für die Verteidigung eine Gelegenheit zum Nutzen der Wahrheitsfindung auf diese Erklärung zurückzukommen. Na schön, wie Sie meinen. Bitte formulieren Sie Ihre Frage neu, Mr. Miller. Ich glaube zu verstehen, worauf die Verteidigung hinaus will. Aber das eine kann ich Ihnen sagen, Mr. Kent, solange ich hier stehe, wird Ihr Computer im Gerichtssaal den Mund nicht aufmachen, das versichere ich Ihnen. Ich bitte protokollarisch festhalten zu lassen, dass der von Mr. Miller vermutlich angesprochene Robotcomputer E27-3 keinen Mund hat. Mr. Miller scheint das für diesen Prozess nötige technische Verständnis zu mangeln. Das ist eine lächerliche Unterstellung, ich verlange... Aber meine Herren, so kommen wir doch nicht weiter. Wir sind uns alle klar darüber, dass wir in diesem Prozess juristisches Neuland betreten. Aber dazu müssen wir doch erst einmal die Tatsachen kennenlernen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meine Verhandlungsführung in diesem Sinne unterstützen würden. So, und jetzt zu Ihnen, Mr. Goodfellow. Das Gericht bitte den Zeugen um Angaben zur Person. Mein Name ist Francis P. Goodfellow. Seit 2031, also seit 7 Jahren, gehöre ich der New Oxford Universität an, zurzeit als Ordinarius für angewandte Chemie. Mr. Goodfellow, wann und auf welche Weise kamen Sie mit dem Robotcomputer E27-3 zum ersten Mal in Berührung? Das war, lassen Sie mich nachschauen, am 3. März letzten Jahres. Am frühen Vormittag rief mich Dr. Lanning von der IEC an und bat mich, ihn aufzusuchen. Seine Abteilung hätte ein neues Gerät entwickelt, eine Art Computer, der für die Universität von großem Wert sein könnte. Ich sollte ein Exemplar meines neuen Buches mitbringen. Physikalische Chemie der Elektrolyte in Lösungen. Dr. Lanning führte mich in die Versuchsabteilung der IEC. Dort stand ein etwa 2,50 Meter hoher Metallkubus, Grundfläche circa 1,50 auf 1,50. Das Ganze sah aus wie eine Kreuzung zwischen einem herkömmlichen, allerdings ziemlich kleinen Computer und einem jener idiotischen menschenähnlichen Roboter, wie sie auf technischen Ausstellungen Reklame laufen. Als wir eintraten... Hallo, Moni. ...begrüßte Dr. Lenning den Kubus. Hallo, Doc. Darf ich vorstellen? Moni, Professor Francis P. Goodfellow von der New Oxford Universität. Guten Tag, Herr Professor. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Moni. Wieso Moni? Seine Typenbezeichnung ist E273. Moni ist sein Spitzname. Sehr witzig. Der Name Moni gefällt mir außerordentlich, Herr Professor. So? Na, großartig. Seit wann fabriziert die IEC Jahrmarktsattraktionen? Sie werden sich wundern. Es ist unser erstes durchkonstruiertes Modell mit Positronengehirn. Schön. Ich sollte mir das Ding ansehen und ich habe es gesehen. Ein Computer, der reden kann. Haben Sie das Buch mitgebracht? Ja, hier. $28.10. Wie ich Ihren Moni einschätze, wird er es auf der Stelle zerreißen. Keine Angst. Da, Moni. Fang an. Danke, Sir. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Professor. Wie? Ja, aber bitte... Bitteschön. Was macht er eigentlich? Moment. Einen Augenblick Geduld. Ein blätternder Computer. Sehr eindrucksvoll. Ein Wunder, dass er seine Metallpfoten nicht mit Spucke nass macht. Fertig, Sir. Da haben Sie Ihr Buch wieder, Goodfellow. Wohl erhalten. Nun, Moni? Auf Seite 28, Zeile 13 steht positiv statt positiv. Das Komma auf Seite 56, Zeile 4 ist überflüssig. Dagegen wäre es besser gewesen, auf Seite 102, Zeile 24, statt eines Doppelpunktes ein Komma zu setzen. Das Pluszeichen in der Gleichung Römisch 16 A7 auf Seite 445 ist offensichtlich ein grob entstehender Druckfehler. Nach logischer Ableitung aus den vorangehenden Gleichungen müsste dort ein Minuszeichen stehen. Auf Seite 683, Zeile 11... Stopp! Wollen Sie mir nicht endlich verraten, was das Ding da macht? Moni macht gar nichts mehr. Er ist schon längst fertig. Er hat Ihr Buch gelesen und auf Fehler überprüft. Sie wollen sagen, er hat Korrektur gelesen? Ja. Wie viele Seiten hat Ihr Buch? 1176. Warum? Moni hat in 15 Sekunden 1176 Seiten gelesen. Er hat in dieser Zeit jeden Schreib-, Grammatik- und Interpunktionsfehler entdeckt. Er ist sogar fähig, etwaige Denkfehler oder logische Inkonsequenzen festzustellen. Außerdem hat er sämtliche Informationen des Buches gespeichert. Und das alles in 15 Sekunden. Fabelhaft. Wirklich fabelhaft. Er ist also zum Korrekturlesen abgerichtet. Unter anderem. Ausgezeichnet. Und warum führen Sie ihn mir vor? Damit Sie sich von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich will ihn der Universität anbieten. Zum Korrekturlesen? Unter anderem. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieso? Aber das ist doch idiotisch. Was soll denn daran idiotisch sein? Der Kasten kostet doch Millionen. Die Universität könnte sich niemals diesen Haufen Metall leisten, bloß weil er Korrektur lesen kann. Aber das ist doch nicht alles. Er kann selbstständig Zeichnungen ausführen, Formulare ausfüllen, Akten sortieren. Alles Kleinkram. Also gut, damit Sie mich endlich verstehen. Moni kann denken. Er ist, soweit es die in ihm gespeicherten Informationen zulassen, in der Lage, auf Kommando selbstständig Schlussfolgerungen zu ziehen. Außerdem beherrscht er gewisse Handfertigkeiten, die seinen Verwendungszweck wesentlich erweitern. Er kann, immer vorausgesetzt, dass er entsprechend programmiert ist, Gehirn und Hände eines wissenschaftlich tätigen Menschen ersetzen, gleich welcher Fachrichtung. Nur, dass er präziser ist. Präziser und unermüdlich. Und wer schützt uns davor? Was heißt das Schützen? Vor wem schützen? Uns. Vor diesem Ding. Wer sagt, dass es nicht eines Tages entsprechend programmiert denkt? Es müsse auf den berühmten roten Knopf gedrückt werden und alles fliegt in die Luft. Das ist unmöglich. So, das ist unmöglich. Sie werden doch nicht behaupten wollen, dass diese Bestie ein Gewissen hat. Sie können es auch Gewissen nennen. Jedenfalls ist E273 mit den drei Grundgesetzen für Roboter programmiert. Und die dürften Ihnen ja wohl bekannt sein. Er kann nichts unternehmen, was für Menschen schädigend oder gefährlich wäre. Ganz gleich, womit man ihn gefüttert hat. Und was soll das Ganze kosten? Moni ist unverkäuflich. Aber die Universität kann ihn mieten. Für $1000 im Monat. Das entspricht in etwa dem Gehalt eines guten wissenschaftlichen Assistenten. $1000? Das ist doch nicht Ihr Ernst, Lenning. Sie sollen ihn ja nicht selber mieten. Uns wäre nur daran gelegen, dass Sie die ganze Sache in der New Oxford mal zur Sprache brächten. Sie müssen doch zugeben, dass es ein faires Angebot ist. Ein redender Computer, der Korrektur liest. Meine Kollegen werden mich für wahnsinnig halten. Aber schön, wenn Sie unbedingt wollen. Nächste Woche tritt der Senat zusammen. Ich kann's ja mal versuchen. Versprechen kann ich natürlich nichts. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Herr Professor. Hat die Verteidigung Fragen an den Zeugen? Jawohl, Euer Ehren. Mr. Goodfellow, wie ich aus Ihrer Schilderung schließen darf, waren Sie mit Dr. Lennings Angebot recht schnell einverstanden. Nun, die Sache reizte mich plötzlich. Und Dr. Lennings Argumentation war sehr überzeugend. Wollen Sie damit ausdrücken, dass nicht so sehr die Leistung von E-27-3 als vielmehr Dr. Lennings Überredungskunst Sie überzeugte? Ja, das heißt, nein. Ja oder nein? Ich möchte sagen... Ich werde Ihnen behilflich sein, Mr. Goodfellow. Haben Sie dem Senat die Angelegenheit vorgetragen? Ja. Ist es richtig, dass Sie später auch für die Anschaffung von E-27-3 gestimmt haben? Ja. Hätten Sie das getan, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit gehabt hätten, oder wenn Ihnen E-27-3 in irgendeiner Weise unzuverlässig oder gefährlich erschienen wäre? Nein, natürlich nicht. Dr. Lenning versicherte Waren mir... Waren Ihnen die drei Grundgesetze für Roboter nicht schon vor Ihrem Besuch bei der ISI bekannt? Ja. Ist es richtig, wenn ich annehme, dass E-27-3 vor seinem Einsatz von verschiedenen Instituten der Universität getestet wurde und dass keine Einwände erfolgten? Ja. Danke, das genügt. Ich habe keine Fragen an den Zeugen mehr. Sie können im Saal Platz nehmen, Mr. Goodfellow. Da ich selber auf diesem Gebiet nicht sehr bewandert bin, würde ich gerne genauen Wortlaut der drei Grundgesetze für Roboter erfahren. Könnte Dr. Lenning sie dem Gericht vortragen? Selbstverständlich, Euer Ehren. Erstes Gesetz: Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder schädigen und, soweit es seinen Möglichkeiten entspricht, keine Verletzung oder Schädigung durch Dritte zulassen. Zweites Gesetz: Ein Roboter muss die Befehle, die ihm ein Mensch gibt, ausführen, es sei denn, die Befehle verstoßen gegen das erste Gesetz. Drittes Gesetz: Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, es sei denn, die dazu erforderlichen Maßnahmen verstoßen gegen die Gesetze 1 und 2. Danke, Mr. Lenning. Und diese drei Gesetze sind in jedem Roboter, ich meine, in jedem... Jawohl, sie sind die Grundlage jeder Programmierung, laut Gesetz vom 01.07.2015, Artikel 3, Absatz A. Dementsprechend handelt auch E-27-3 nach diesen Gesetzen. Jawohl. Sie werden diese Aussage wahrscheinlich unter Eid wiederholen müssen. Jederzeit, Euer Ehren. Danke. Mr. Miller, Ihr nächster Zeuge. Professor Robert G. Hart von der New Oxford Universität. War die Aussage von Goodfellow richtig, Mike? Professor G. Hart, bitte. Im Großen und Ganzen ja, bis auf die Sache mit den lächerlichen 1000 Dollar Miete. Da hat er sofort zugegriffen. Er hat nie geglaubt, dass Mooney irgendwas Schädliches anstellen könnte. Die 1000 Dollar waren ein Fehler. Wir mussten Mooney irgendwo unterbringen, Mr. Kelly. Dann hätten Sie mehr verlangen, sich runterhandeln lassen sollen. Jetzt werden Sie versuchen, uns unlautere Motive unterzuschieben. Ich habe unsere Motive dem Senat erläutert. Ja, die werden es schon so hindrehen, dass wir Ärger kriegen. Das Einfachste wäre, wenn Mooney aussagt. Er weiß ja, was passiert ist. Mooney spricht nicht darüber. Er ist blockiert. Dann musst du ihn eben dazu bringen, Susan. Das ist schließlich dein Beruf. Solange ich als Technopsychologin für Mooney verantwortlich bin, wird er zu nichts gebracht, was ihm schadet. Aber er ist doch der Einzige, der weiß, was wirklich vorgefallen ist. Wenn ich Mooney gegen seinen Willen zum Reden bringe, können wir ihn wegschmeißen. Und ich denke nicht daran, ihn kaputt zu machen. Dir ist es also lieber, wir verlieren den Prozess. Hier, Professor Hart. Wenn du es genau wissen willst, ja. Treten Sie bitte in den Zeugenstand, Herr Professor. Was ist Ihre Funktion an der New Oxford Universität? Ich bin Professor für Anglistik, zurzeit Dekan der Philosophischen Fakultät. Wann wurde die Möglichkeit einer Einstellung von E-27-3 an Ihrer Universität zum ersten Mal in Erwägung gezogen? Tja, das war, wenn ich mich recht erinnere, etwa Mitte März vergangenen Jahres. Wir hatten eine Routinesitzung des Senats und da erzählte Goodfellow von seinem Gespräch mit Dr. Lenning. Hatte dieser Bericht irgendwelche Auswirkungen? Ja. Der Senat beschloss, den Robotcomputer innerhalb der Universität testen zu lassen. Am 10. April trat dann der Senat zu einer Sondersitzung zusammen. Nahmen Sie an dieser Sondersitzung teil? Ja, ich führte den Vorsitz. Könnten Sie uns Einzelheiten aus dieser Sitzung berichten? Ja, soweit es mein Gedächtnis zulässt, gerne. Es ist zwar damals kein Protokoll geführt worden. Bitte, Mr. Hall. Ja, also der Senat trat zusammen, um anhand der Testergebnisse über die Einstellung von E-27-3 zu entscheiden. Wir hatten Dr. Lenning gebeten, an der Sitzung teilzunehmen. Zuerst zeigte uns Professor Meinert einige Diagramme, die der Computer ausgeführt hatte. Sie waren anscheinend, es war wohl nichts daran auszusetzen. Ich selbst hatte E27.3 eine Übersetzung aus dem Altenglischen zur Korrektur gegeben, die ich vorher eigens angefertigt und parallel korrigiert hatte. Sieht ja ganz manierlich aus. Die Korrekturzeichen mehrfarbig, aber ich verstehe ja nichts von Altenglisch. Doch das Zeug ist in Ordnung. Ja, was heißt in Ordnung? Natürlich ist es in Ordnung. Die Arbeit von E27.3, und das werden Sie zugeben müssen, Mr. Hart, ist im Ergebnis maximal. Ja, Sie nennen das maximal, Mr. Lenning. Aber es wurde hin und wieder auch die Wortstellung verbessert. Also nicht nur Korrektur im üblichen Sinn. Und darüber kann man vielleicht streiten. Ich glaube nicht, dass sprachliche Regeln so starr gefasst sind, dass die Wahl des Computers nun gerade immer die richtige war. Und ich glaube nicht, dass man darüber streiten kann. Mr. Hart, das Positronengehirn von E27.3 hat sämtliche einschlägigen Werke gespeichert. Er kann sich gar nicht falsch ausdrücken, es sei denn, er ist falsch programmiert worden. Und dann liegt der Fehler nicht bei Moni. Aber eine andere Frage, Mr. Lenning. Sie bezeichnen das Ding als Robotcomputer. Das ist natürlich ein Trick von Ihnen. Sie wissen doch ganz genau, dass bei einigermaßen intelligenten Leuten diese blödsinnigen Stehaufmännchen aus Blech, wie sie einem überall als Sensation vorgeführt werden, nicht ankommen. Das ist Kinderspielzeug und Sie haben Angst, dass man Ihren Moni damit verwechseln könnte. Andererseits hat er diesen menschenähnlichen Kopfteil und das komische Gestänge an den Seiten. Warum konstruieren Sie nicht einfach einen, wie kann man das ausdrücken, einen Supercomputer in rein zweckbestimmter Bauweise? Genau das, Mr. Meinert, haben wir getan. E27.3 ist ein Supercomputer. Aber sehen Sie sich einmal die Zeichnung an, die vor Ihnen liegt. Glauben Sie, Moni hätte das fertiggebracht, ohne das komische Gestänge an den Seiten? Meine Herren, das Besondere an E27.3 besteht in seinen vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Er kann mit Werkzeugen, überhaupt mit Gegenständen umgehen. Er kann sich mit Menschen unterhalten. Er kann sie hören und bis zu einem gewissen Grad kann er auch mit ihnen diskutieren. Ein Roboter ist dagegen, wie Sie sagten, ein Kinderspielzeug. Und ein gewöhnlicher Computer nichts als eine Rechenmaschine. Das bestreite ich ja gar nicht. Die Vorzüge Ihres Moni leuchten mir durchaus ein. Ich bin schließlich nicht auf den Kopf gefallen. Trotzdem verstehe ich Sie nicht. Ich habe das Gefühl, dass da irgendetwas dahinter steckt, was Sie uns nicht sagen wollen. Das tut mir leid, Mr. Meinert, aber es steckt wirklich nichts weiter dahinter als eine allerdings erstaunliche technische Entwicklung. Noch etwas, Mr. Lenning. Wenn wir alle, das heißt auf allen möglichen Fachgebieten, mit dem Robotcomputer arbeiten, besteht da nicht die Gefahr, dass wir ihn sozusagen verwirren, dass er eines Tages überlastet ist? Verwirren nicht, aber überlasten, das kann durchaus vorkommen, Mr. Goodfellow. Die Gesellschaft würde es dann übernehmen, die entsprechenden Sektoren des Positronengehirns zu löschen. Die IEC macht das? Ja. Und warum nur die IEC? Aus technischen Gründen. Ich fürchte, es würde Sie langweilen, meine Herren, wenn ich Ihnen die außerordentlich komplizierten Vorgänge des Löschverfahrens darlegte. Die Überprüfung von E27.3 durch die Gesellschaft erfolgt natürlich kostenlos. Apropos Kostenlenning, seien Sie doch mal ehrlich. $1,000 Miete für Ihren Robotcomputer. Das ist doch ein Verlustgeschäft. Der Mietbetrag ist nicht sehr hoch, das stimmt. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt ein bisschen direkt werde. Es sieht so aus, als wollten Sie Ihren Moni... Ich will nicht sagen, dass Sie uns aufschwatzen wollen, aber... Ich denke, bei Monis unbezweifelbaren Vorzügen ist das nicht nötig. Eben, das meine ich. $1,000 im Monat, vielleicht glauben Sie mit so einer Art Werbepreis. Das ist eine nicht von der Hand zu weisende Annahme. Aber selbst wenn andere Universitäten mitziehen, das gibt doch nie im Leben ein Geschäft. Meine Herren, es mag etwas seltsam klingen, wenn ich als Vertreter eines Wirtschaftsunternehmens dies ausspreche, aber... Es geht uns nicht um das Geschäft. Die IEC hat ein Gerät entwickelt, dessen nahezu vollkommenen technischen Eigenschaften es der Menschheit ermöglichen, ein gutes Stück ihres Weges leichter und schneller voranzukommen. Der IEC ist daran gelegen, dieses Gerät zunächst dort einzusetzen, wo es optimal benutzt werden kann, an den Universitäten, wo es in den Händen von Wissenschaftlern, in Ihren Händen, meine Herren, dazu beitragen wird, dem Fortschritt... Und nun lassen Sie mich unpathetisch enden, beitragen wird... dem Fortschritt Beine zu machen. Sehr schön. Und warum schenken Sie uns Ihren Moni nicht einfach? Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So kann man es allerdings auch, ja. Ja, also meine Herren, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Der Senat dankt Dr. Lenning für seine Ausführungen. Wir werden die ISC unverzüglich von unserer Entscheidung in Kenntnis setzen. Die Mitglieder des Senats darf ich bitten, die Plätze zu behalten. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Lenning. War Dr. Lenning bei der Abstimmung anwesend? Selbstverständlich nicht. Welches Ergebnis hatte die Abstimmung? Die Mehrheit war für die Anschaffung von E27-3. Was hat Ihrer Meinung nach die Wahl beeinflusst? Einspruch. Der Zeuge soll über Dinge Auskunft geben, die er nicht wissen kann. Formulieren Sie Ihre Frage neu, Mr. Miller. Gab es einen Umstand außerhalb der Testergebnisse, der Sie selbst in Ihrer Entscheidung hätte beeinflussen können? Dr. Lennings Gedankengänge waren sehr überzeugend. Mit anderen Worten, er hat Sie überredet. Wenn ich mich nicht schon entschieden hätte, hätte er mich überreden können, ja. Ich danke Ihnen, Mr. Hart. Mr. Hart, Sie gehen in einen Supermarkt und sehen eine Ware, von der Sie nicht wissen, ob sie gut oder schlecht ist. Sie sehen nur, dass sie schlecht oder unschön verpackt ist. Kaufen Sie sie dann? Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Das wissen Sie sehr gut. Kaufen Sie sie dann? Ja oder nein? Gott, ich kaufe sie wahrscheinlich nicht. Um auf die Sondersitzung zurückzukommen, Mr. Hart. In Wahrheit waren doch die Herren alle dafür, den Robotcomputer so schnell wie möglich zu mieten, oder? Es wurde abgestimmt. Na, das wissen wir. Und die Mehrheit war dafür, unter dem Eindruck der Überredungskünste von Dr. Lenning. Die Universität hat vor der Sondersitzung E27-3 getestet. War an den Testergebnissen etwas auszusetzen? Ich kann nicht für die anderen Fakultäten sprechen. Ich zitiere Ihre Aussage von vorhin. Es war wohl nichts daran auszusetzen. Ich habe Ihre eigenen Arbeitsproben hier. Können Sie mir einen Fehler zeigen? Ja, Fehler wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Waren Sie unzufrieden, ja oder nein? Nein. E27-3 hat dann 10 Monate lang innerhalb der Universität gearbeitet. Auch Sie haben ihn des Öfteren beschäftigt. Ist ihm dabei auch nur ein einziger Fehler unterlaufen? Als er den ersten Fehler machte, war es gleich eine Katastrophe. Ich habe Sie etwas gefragt und ich wünsche, dass Sie meine Frage beantworten. Ist dem Robotcomputer, während Sie persönlich ihn beschäftigten, noch nur ein einziger Fehler unterlaufen? Nein, wenn man von der Sache mit Professor Nienhammer absieht. Ob das ein Fehler war oder nicht, wird sich noch herausstellen. Es ist nicht Ihre Aufgabe, darüber zu befinden. Nun zu der Abstimmung. Können Sie mir sagen, wie das Mehrheitsverhältnis war, Mr. Hart? Das Verhältnis war 13 zu 1. Und wer gab die Gegenstimme ab? Sie etwa? Professor Nienheimer. Wer sagten Sie? Professor Nienheimer? Jawohl. Der Kläger? Ja. Halten wir doch einmal fest. Der Mann, der meinen Klienten der ISC auf $750.000 Schadenersatz verklagt, war von Anfang an gegen die Einstellung des Robotcomputers. Hat sich Professor Nienheimer während der Sitzung geäußert? Aus Ihrer Aussage ging das bisher nicht hervor. Ich glaube, er sprach. Sie glauben? Also gut, er sprach... Gegen die Einstellung? Ja. Wie würden Sie sagen, gab er seiner Ablehnung Ausdruck? Ruhig oder... überlegt oder heftig? Ich würde es leidenschaftlich nennen. Mr. Hart, wie lange kennen Sie Professor Nienheimer schon? Etwa 12-13 Jahre. Also einigermaßen gut. Ja, das kann man sagen. Da Sie ihn also schon so lange und einigermaßen gut kennen, würden Sie glauben, dass er ein Mensch ist, der es dem Robotcomputer übel nehmen könnte, dass er bei der Abstimmung unterlegen ist? Einspruch, ich protestiere gegen dieses unerhörte Vorgehen der Verteidigung. Na, schon gut, Mr. Miller. Ich ziehe meine Frage zurück. Danke, Mr. Hart. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Sie können in den Saal gehen, Mr. Hart. Es ist jetzt 11.30 Uhr. Ich glaube, wir haben noch Zeit für einen weiteren Zeugen. Mr. Miller? Professor Simon S. Nienheimer von der New Oxford Universität. Ich verstehe das alles nicht, Kent. Wozu das ganze Hin und Her darüber, wie Mooney in die Universität kam? Das hat doch mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Miller will zeigen, dass Sie die Leute mit Ihrem Gerede hereingelegt haben, Lenny. Dass Mooney im Grunde nichts taugt und dass alle das schon vorher gewusst haben. Aber das ist doch Blödsinn. Ja, eben. Aber einer muss das dem Richter schließlich beibringen. Das habe ich getan. So, jetzt. Das ist interessant. Jetzt kommt Nienheimer dran. Würden Sie bitte dem Gericht Angaben zur Person machen, Herr Professor? Simon S. Nienheimer, Professor für Soziologie an der New Oxford Universität. Ist es richtig, dass Sie einer der bekanntesten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Soziologie sind? Einspruch. Ich bitte das Gericht, Herrn Professor Nienheimer, die Peinlichkeit einer Beantwortung dieser Frage zu ersparen. Wir wissen, dass Mr. Nienheimer eine der größten Kapazitäten seines Faches ist. Ihr Zartgefühl in Ehren, Mr. Kent. Na gut. Fahren Sie fort, Mr. Miller. Haben Sie gegen die Einstellung von E27-3 gestimmt, Mr. Nienheimer? Ja. Und warum? Nun, ich war der Meinung, dass die Motive der AEC nicht klar genug ersichtlich waren. Dr. Lanning war mir zu eifrig in seinem Bemühen, uns seinen Roboter zu vermieten. Waren Sie vielleicht auch der Meinung, E27-3 würde nicht fehlerfrei arbeiten? Ja. Und die Erfahrung beweist, dass ich recht hatte. Könnten Sie uns etwas ausführlicher von dieser Ihrer Erfahrung mit E27-3 berichten? Einige Monate, nachdem dieser Roboter gegen meinen Willen eingestellt worden war, hatte ich nach 8-jähriger Arbeit mein Buch über das soziologische Spannungsprinzip im Zeitalter der Raumfahrt abgeschlossen. Ende September erhielt ich vom Verlag die ersten Fahnenabzüge, wie immer in jeweils 3 Exemplaren. Eines für mich, eines für meinen Assistenten Baker. Darf ich stören? Der vergleichend Korrektur las. Und ein sogenanntes Original. Ich habe das erste Kapitel durch, Herr Professor. Es sind da ganz hübsche Druckfehler drin, aber sonst nichts Schlimmes. Das ist immer so, bis der Setzer sich eingelesen hat. Naja, es ist ja auch nicht einfach bei dem Text. Ist es Ihnen recht, wenn wir jetzt anfangen? Anfangen? Womit anfangen? Ja, ich meine, ich dachte, wir könnten schon mal anfangen, die Korrekturen zu vergleichen. Ach so. Nun ja, ehrlich gesagt, ich habe mir die Fahnen noch gar nicht angesehen. Ach ja, aber ich dachte... Ich glaube, ich werde mir dieses Mal die Mühe nicht machen. Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber wie meinen Sie, dass die Mühe nicht machen? Na, ich habe mich erkundigt, wann diese Maschine arbeitet. Es gibt da eine Art Stundenplan. Was für eine Maschine? Na, diese Maschine eben. Es wurde ja ursprünglich zum Korrekturlesen eingestellt. Ach, Sie meinen Moni? Ja. Das ist wohl der dämliche Name, den Sie dem Ding gegeben haben. Ja, aber Sie sagten doch immer, dass Sie mit E27-3 nichts zu tun haben wollten. Ja, ich scheine der Einzige zu sein. Vielleicht bin ich doch ein bisschen rückständig. Nein, wirklich ist es eigentlich nicht einzusehen, warum ich nicht auch seine Fähigkeiten ausnutzen soll. Dann habe ich also umsonst Korrektur gelesen. Aber nein, Baker, keineswegs. Mir ist sogar sehr recht. Dann können wir die Arbeit der Maschine mit Ihrer Arbeit vergleichen. Eine gewisse Sicherheit will ich schon haben. Wie Sie meinen, Herr Professor. Aber... Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Moni einen Fehler macht. Bisher ist jedenfalls noch nichts vorgekommen. Trotzdem. Man kann nie wissen. Haben Sie den Robotcomputer dann beschäftigt, Mr. Nienheimer? Ja, ich habe ihm die Fahnenabzüge des ersten Kapitels zur Korrektur gegeben. Sie persönlich? Nein, das hat Baker gemacht. Haben Sie E27-3 während der Arbeit überprüft? Ja, ich ging am ersten Tag hinüber, um ihm zuzusehen. Guten Tag. Aber er war schon fertig. Herr Professor Nienheimer. Guten Tag. Moni? Sie... Ach, du erkennst mich? Nein, Herr Professor. Und woher weißt du, wer ich bin? Laut Stundenplan ist diese Zeit für Ihr Buch reserviert. Anderen Personen ist während dieser Zeit der Zutritt untersagt. Mr. Baker erwähnte, dass er der Assistent des Autors sei. Der Name des Autors steht auf den Druckfahnen. Daraus folgt, dass Sie Professor Simon S. Nienheimer sind. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich geirrt haben sollte. Nein, nein, schon gut. Du hast dich natürlich nicht geirrt. Das ist ja interessant. Du kannst also tatsächlich Schlussfolgerungen ziehen. Jawohl. Dies entspricht meiner Programmierung. Aha. Sag mal, was hältst du von dem Buch? Ich meine, von dem, was du bisher gelesen hast. Es erscheint mir ausgesprochen angenehm, es korrigieren zu dürfen. Ausgesprochen angenehm? Wieso angenehm? Die in Ihrem Buch gebrauchten Wörter und Wortstellungen lösen fast keine Gegenpotenziale in mir aus. Mein Gehirn übersetzt diese Tatsache mit dem Wort angenehm. Die emotionale Bedeutung dieses Wortes ist in diesem Zusammenhang unbeachtlich und rein zufällig. Na ja, ich verstehe. Und warum erscheint dir das Buch angenehm? Es handelt von Menschen und der Aufgabe, Menschen zu helfen. Und das ist auch deine Aufgabe. Was du liest, entspricht deiner Programmierung. Es gleitet sozusagen leicht durch deine Stromkreise. So ist es, Herr Professor. Haben Sie dem Robotcomputer noch weitere Kapitel zur Korrektur übergeben, Mr. Nienheimer? Ja, die Maschine hat nach und nach das ganze Buch korrigiert. Haben Sie regelmäßig Überprüfungen vorgenommen? In der ersten Zeit ja, dann nicht mehr. Und warum nicht? Es schien mir nicht mehr nötig zu sein. Die Maschine arbeitete zufriedenstellend. War das, gemessen an Ihrer zunächst ablehnenden Haltung, nicht ein wenig leichtsinnig? Nun ja, von meinem heutigen Standpunkt aus war es natürlich leichtsinnig. Hätte mir vieles ersparen können, wenn ich diesem Ding nicht blindlings vertraut hätte. Gab es nicht irgendetwas, irgendein Anzeichen, das Sie hätte stutzig machen müssen, das Ihr Vertrauen hätte erschüttern können? Doch, es gab etwas. Hinterher ist man ja immer klüger. Es gab einen Vorfall, dem ich damals leider zu wenig Beachtung geschenkt hatte. Können Sie uns von diesem Vorfall berichten? Ja, es handelte sich um meinen Assistenten Baker. Merkwürdigerweise schien er plötzlich unzufrieden darüber zu sein, dass die Maschine... Herr Professor? ...uns die Arbeit abgenommen hatte. Ich komme mir ziemlich nutzlos vor. Aber warum denn? Es gibt tausend Sachen, um die Sie sich kümmern können. Die wichtiger sind als Korrekturlesen. Ich weiß nicht, vielleicht die Macht der Gewohnheit. Es ist natürlich Unsinn, aber ich mache mir Sorgen um unsere Druckfahnen. Natürlich ist das Unsinn. Ich war vorhin drüben bei Muni und habe mir ein paar Fahnen angesehen. Ja, aber wozu denn das? Lassen Sie die Maschine doch arbeiten. Ich habe ja nichts weiter gemacht, es war alles in Ordnung. Das ist ein kluges Biest. Auf der letzten Fahne war ein Wort ausgetauscht. So? Anscheinend für scheinbar. Ich fand es tatsächlich besser. So, fanden Sie. Muni hatte recht. Ich habe es natürlich stehen lassen. Also jetzt hören Sie mal zu, Baker. Ihr Eifer in allen Ehren. Aber wenn ich schon diese Maschine benutze, dann will ich auch alle ihre Vorteile genießen. Wenn ich dagegen Ihre Arbeitskraft, Baker, dadurch verliere, dass Sie die Maschine überwachen, obwohl es nicht nötig ist, dann gewinne ich nichts. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Professor. Sie sagten vorhin, Sie hätten dem Vorfall zu wenig Beachtung geschenkt. Wie meinen Sie das? Ich hatte mich im Grunde nur über Bakers Verhalten geärgert. Den eigentlichen Anlass ließ ich dabei außer Acht. Den Austausch der beiden Wörter? Ja, mir war ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen und die Maschine hatte ihn ausgemerzt. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte mir auffallen müssen, wie gravierend eigentlich der Eingriff der Maschine war. Wieso gravierend? Ich denke, der Austausch war begründet. Das schon. Aber der falsche Gebrauch der beiden Wörter wirkt völlig sinnentstellend. Wenn ich nämlich sage, jemand ist anscheinend ehrlich, so heißt das, es besteht kaum ein Zweifel, dass er ehrlich ist. Sage ich aber, jemand ist scheinbar ehrlich, dann meine ich, dass er in Wahrheit unehrlich ist. Der Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar ist also gravierend. Ich hätte mich damals zumindest wundern müssen, dass die Maschine in der Lage ist, solche Unterscheidungen vorzunehmen. Der Robotcomputer hat dann selbstständig und unbeeinflusst sämtliche Druckfahnen korrigiert. Sie haben keine Kontrolle mehr vorgenommen. Nein, von einigen Stichproben in der ersten Zeit abgesehen. Eine Kontrolle schien mir, wie gesagt, unnötig. Die Maschine arbeitete, und ich nehme an, ich gebrauche das Wort jetzt richtig, scheinbar fehlerfrei. Die korrigierten Druckfahnen gingen zurück an den Verlag und Mitte Dezember letzten Jahres erschien dann das Buch. Und was geschah dann? Am 16. Dezember nachmittags rief mich Professor Randall von der Cleveland-Universität an. Ja, Herr Nienheimer. Randall. Hallo, Randall. Sind Sie hier in der Stadt? Nein, ich bin in Cleveland. Nett, dass Sie mich anrufen. Was gibt's? Ich habe mir Ihr neues Buch angesehen. Ich glaube, Sie sind wahnsinnig geworden. Das ist doch nicht zu fassen, was Sie da zusammengeschrieben haben. Aber wieso denn? Ist etwas nicht in Ordnung? Nicht in Ordnung? Sie haben die Unverschämtheit, mich zu fragen, ob etwas nicht in Ordnung ist? Sehen Sie sich doch den Blödsinn an, den Sie da hingeschmiert haben. Auf Seite 225 zitieren Sie mich. Wann und wo in drei Teufelsnamen habe ich jemals behauptet, dass es keine Kriminellen gibt, sondern dass die Gerichte die eigentlichen Verbrecher sind? Seite 281. Wann und wo habe ich jemals gefordert, dass der homosexuelle Verkehr in der Großfamilie den Vorrang vor dem Bisexuellen haben müsse? Seite 343. Ja, aber um Gottes Willen, Randall, das habe ich doch nie geschrieben. So, das haben Sie nie geschrieben. Aber hier steht es gedruckt in Ihrem Buch. Und das sind nicht mal die schlimmsten Stellen. Auf Seite 590 zitieren Sie Ipatjew. Die Zukunft liegt in der Embryonalsoziologie. Sozialmutation durch Injektion halluzinativer Drogen im Embryonalzustand. Was meinen Sie wohl, was Ipatjew dazu sagen wird? Spätestens morgen werden Sie einen Haufen Klagen am Hals haben. Die erste kriegen Sie von mir. Am besten, Sie lassen Ihren ganzen Quatsch einstampfen. Ja, aber so hören Sie doch, Rendel. Ich verstehe gar nicht, dass... Sind Sie den Vorwürfen Professor Randalls nachgegangen und bestanden diese zu Recht? Ich habe die genannten Stellen sofort in meinem Belegexemplar nachgeschlagen. Randall hatte nicht übertrieben, im Gegenteil. Es war eindeutig falsch zitiert worden, aber nicht von mir. Es wäre mir niemals eingefallen, so etwas Absurdes zu schreiben. Ich war so erregt, dass ich nicht mehr nach weiteren Fehlern suchte. Ich nahm das Buch... Guten Tag. ...und ging zu der Maschine. Herr Professor. Ach, lass den Blödsinn. Hättest du vielleicht die Güte, die Zitate von Randall und Ipatjew auf den Seiten 225, 281, 343 und 590 zu lesen? Gern, Herr Professor. Nun? Ich habe alles gelesen, Herr Professor. Du wirst doch wohl nicht behaupten wollen, dass das in den Originalfahnen stand. Nein, Herr Professor. Gibst du zu, dass du meinen Urtext verändert hast? Dass du ihn ins Gegenteil verdreht hast? Jawohl, Herr Professor. Und warum? Mir schien, dass der Urtext gewissen Bevölkerungsgruppen Unrecht tat. Es war daher meine Pflicht, den Text entsprechend abzuändern. Wer hat dir erlaubt, solche ungeheuerlichen Korrekturen vorzunehmen? Das erste Gesetz für Roboter besagt, dass ich nicht untätig bleiben darf, wenn die Gefahr besteht, dass Menschen verletzt oder geschädigt werden. In Anbetracht Ihres Rufes als Wissenschaftler und der weltweiten Verbreitung Ihres Buches musste ich folgern, dass der ursprüngliche Text geeignet sein könnte, sich auf bestimmte Bevölkerungsgruppen schädigend auszuwirken. Ja, und der Schaden, den du mir damit zugefügt hast? Ich musste mich für die Lösung entscheiden, bei der die wenigsten Menschen geschädigt werden. Mr. Nienheimer, E27.3 informierte Sie also darüber, dass er die Verfälschung der Zitate aufgrund des sogenannten ersten Gesetzes vornahm. Sehr richtig. Dass er gar nicht anders handeln konnte. Jawohl. Kann daraus gefolgert werden, dass die International Electric Company einen Robotcomputer konstruierte, dessen Handeln stets den eigenen oder den Anschauungen der IEC über Recht und Unrecht unterworfen ist? Einspruch. Mr. Nienheimer ist nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Er kann nur seine Meinung wiedergeben. Aber er ist kein Techniker und deshalb ist seine Meinung hier völlig unerheblich. Einspruch zugelassen. Die Frage wird aus dem Protokoll gestrichen. Fahren Sie fort, Mr. Miller. Danke, Euer Ehren. Ich habe keine weiteren Fragen an Professor Nienheimer. Mr. Kent? Euer Ehren, die Verteidigung sieht sich von der Aussage Mr. Nienheimers über sein letztes Gespräch mit E27.3 überrascht. Ich bitte um eine kurze Unterbrechung der Verhandlung. Na schön, ich gebe Ihnen 5 Minuten. Wird das reichen? Danke, Euer Ehren. Wenn das stimmt, Lenning, was Nienheimer gesagt hat, dann ist der Fall erledigt. Dann können wir bloß noch nach Hause gehen und zahlen. Ach Unsinn, das kann gar nicht stimmen. Was sagen Sie, Miss Calvin? Das Gespräch mit Mooney ist glatt erfunden. Wir haben uns doch schon so oft darüber unterhalten. Mooney ist nicht so konstruiert, dass er solche abstrakten Dinge wie den Inhalt eines Lehrbuches über Soziologie beurteilen könnte. Er kann Deduktionen vornehmen, Ableitungen, aber doch keine subjektiven Werturteile abgeben. Er kann überhaupt nicht wissen, dass irgendjemand durch irgendeinen Text geschädigt werden könnte. Dazu ist er einfach unfähig. Und wie soll ich das Richterschehen begreiflich machen? Können Sie mir das verraten? Er hat doch keine Ahnung von so komplizierten technischen Sachen. Wir müssen auf unserer alten Verteidigungslinie bleiben, wie wir es besprochen haben. Wir müssen beweisen, dass Nienheimer lügt. Na, großartig. Und wie wollen wir das beweisen, wenn Mooney nicht aussagen darf? Sie sind der Anwalt, Mr. Kent. Danke. Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir Mooney hierher kriegen müssen. Mr. Kent, darf ich Sie daran erinnern, dass auch Richter Hunger haben? Ein Beweis mehr, dass Richter menschlich sind, Euer Ehren. Also kann es weitergehen? Mr. Nienheimer, Ihren Aussagen entnehme ich, dass Sie von den Verfälschungen Ihres Manuskripts erst etwas bemerkten, als Professor Randall Sie am 16. Dezember anrief. Ganz recht. Von einigen anfänglichen Stichproben abgesehen, haben Sie die Arbeit von E27.3 nie wieder überprüft? Nein, und ich habe das auch schon begründet. Würde es Ihnen etwas ausmachen, es noch einmal zu begründen? E27.3 schien fehlerfrei zu funktionieren. Und das nicht nur bei mir. Seine Beschäftigung entsprach seinem ursprünglichen Verwendungszweck. Er las Korrektur. Ich durfte mich also auf die technischen Angaben, oder sollte ich sagen, Anpreisungen der IEC verlassen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die sogenannten Verfälschungen erst im zweiten Teil des Buches auftreten? Na, selbstverständlich. Und gerade das erscheint mir besonders bemerkenswert. Vermutlich hatte die Maschine sich inzwischen genug soziologisches... Mr. Nienheimer, wir wollen doch hier nicht vermuten. Wir wollen doch präzise Fragen präzis beantworten. Ihr Ton gefällt mir nicht, Mr. Kent. Mir gefällt auch so manches nicht, Mr. Nienheimer. Mir gefällt zum Beispiel nicht, dass Sie sich leidenschaftlich gegen die Einstellung des Robotcomputers wehrten. Dass Sie als einziger gegen ihn stimmten. Dass Sie sich zunächst weigerten, mit ihm zu arbeiten. Und dass Sie sich dann plötzlich entschlossen, ihm Ihr Werk, an dem Sie 8 Jahre gearbeitet hatten, anzuvertrauen, ohne mehr als nur 3, 4 Stichproben vorzunehmen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich beschloss lediglich, es wie alle anderen zu machen, und alle anderen benutzten die Maschine. Und Ihr Vertrauen in diese Maschine war plötzlich so groß, dass Sie Ihrem Assistenten Dr. Baker jegliche Kontrolle untersagten. Es wäre schrecklich, wenn ein Mensch sich nicht überzeugen ließ. Antworten Sie bitte auf meine Frage. Warum untersagten Sie Dr. Baker, die Maschine zu kontrollieren? Ich war der Meinung, dass Baker nur seine und meine Zeit verschwendete. Mr. Nienheimer, geschah das nicht vielmehr deshalb, weil Sie fürchteten, Dr. Baker könnte Ihre Manipulationen entdecken, die Sie an der Maschine vorgenommen hatten oder vornehmen wollten? Einspruch! Mr. Kent unterstellt den Zeugen unlautere Motive. Das ist durch nichts gerechtfertigt. Die Frage wird im Protokoll gestrichen. Ich ermahne Sie, Mr. Kent, halten Sie sich an die üblichen Regeln und versuchen Sie nicht, durch irgendwelche Spitzfindigkeiten aus dem Kläger den Beklagten zu machen. Euer Ehren, solange ein Prozessrecht, das aus dem 20. Jahrhundert stammt, die Aussage von E27.3 vor Gericht nicht zulässt, sind die Möglichkeiten der Verteidigung unerträglich eingeschränkt. Das ist Ihre Sache und nicht meine. Wenn Sie den Zeugen noch befragen wollen, so tun Sie das. Die Zeit wird knapp. Mr. Nienheimer, ist es nicht seltsam, dass der Robotcomputer, nachdem er bei allen Ihren Kollegen längere Zeit zufriedenstellend gearbeitet hatte, ausgerechnet bei Ihnen Fehler machte, ausgerechnet bei Ihnen, der Sie von Anfang an gegen ihn waren, dass er gerade Ihr Buch, wie Sie sagen, verfälschte? Das wundert mich nicht. Das war das erste Mal, dass die Maschine mit einem Problem zu tun hatte, mit Ausführungen, die sich fast ausschließlich mit dem Menschen befassten. Und genau da begannen sich eben die 3 Grundgesetze für Roboter auszuwirken. Schön, zugegeben. Aber warum sollten sich diese Gesetze so auswirken, dass die Maschine Ihr Buch verfälscht? Ich nehme doch an, dass Sie in diesem Buch ganz vernünftige Sachen geschrieben haben. Die Maschine hat mich offenbar missverstanden. Entschuldigen Sie, Professor, aber diese Antwort ist dilettantisch. Und wenn sie mich absichtlich missverstanden hat, wenn sie so programmiert war, dass sie mich missversteht, weil ich der Einzige war, der sie ablehnte, wenn die Maschine überhaupt so programmiert, so konstruiert ist, dass sie, was die menschliche Gesellschaft betrifft, abwegige Meinungen verbreitet, dass sie ganz gezielt entwickelt wurde, um die soziale Ordnung zu unterhöhlen. Dieser Vorwurf ist ungeheuerlich, Mr. Nienheimer. Ich erwarte, dass Sie ihn hier vor meinem Mandanten in Anwesenheit des Gerichts begründen. Das sollte kein Vorwurf sein, es ist lediglich eine Hypothese. Ich verstehe ja selbst nicht, warum der Robotcomputer diese unsinnigen Änderungen gemacht hat. Dann bitte ich Sie doch, mit Äußerungen zurückzuhalten, die Sie nicht vertreten können. Ich nehme meine Äußerung mit Bedauern zurück. Dennoch beharre ich darauf, dass die 3 Grundgesetze eine entscheidende Rolle gespielt haben. Professor Nienheimer, Ihr Hauptwissensgebiet ist doch die Soziologie. In Ihrer Vernehmung hier versuchten Sie schon einige Male den Eindruck zu erwecken, als verstünden Sie etwas von Robotern. Ich habe mich informiert. Sie haben sich informiert? Ja. Können Sie mir sagen, auf welche Weise? Ich habe darüber gelesen. Stimmt. Sie haben sich in der Universitätsbibliothek ein Buch ausgeliehen, das Handbuch der elementaren Roboterwissenschaften. Wir haben das recherchiert. Haben Sie sonst noch etwas über das gleiche Thema gelesen? Nein. Und dieses Handbuch vermittelte Ihnen die nötigen Fachkenntnisse, mit denen Sie sich jetzt das Verhalten eines Robotcomputers zu erklären versuchen. Eines Robotcomputers mit Positronengehirn, dessen Konstruktion niemandem auf der Welt genau bekannt ist, außer der Forschungsabteilung der ISE. Das Konstruktionsprinzip dürfte auf bekannten Grundlagen beruhen. Wir wollen das dahingestellt sein lassen. Eine andere Frage, Mr. Nienheimer. Warum haben Sie sich informiert? Ich bin Wissenschaftler. Wenn ich mit fremden Dingen zu tun habe, interessiert es mich, wie sie funktionieren. Sind Sie sicher, dass Sie kein anderes Motiv hatten? Ich wüsste nicht welches. Sind Sie sicher, dass Ihr Interesse für Roboter nicht dem Wunsch entsprang, den Robotcomputer E27.3 für Ihre eigenen, ganz unwissenschaftlichen Zwecke zu beeinflussen? Ich weise diese Unterschiede. Sind Sie sicher, Mr. Nienheimer, dass die angeblich geänderten Zitate nicht genau so von Ihnen in den Computer gespeist wurden, wie sie jetzt in Ihrem Buch zu lesen sind? Sind Sie sicher, dass Sie nicht der Maschine befohlen haben, diesen Unsinn in die Druckfahnen hineinzukorrigieren? Einspruch, der Verteidiger versucht mit rhetorischen Fragen sein Plädoyer vorwegzunehmen. Ich weise diese ungerechtfertigten Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück. Das waren keine Vorwürfe, Mr. Nienheimer. Lediglich ein paar Hypothesen. Dem Einspruch wird stattgegeben. Ich habe Sie schon einmal gewarnt, Mr. Kent. Versuchen Sie nicht, diese Verhandlung zur Farce zu machen. Noch Fragen an den Zeugen? Danke, Euer Ehren. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Gut. Dann können wir die Verhandlung jetzt unterbrechen. In 2 Stunden, sagen wir genau 14.30 Uhr, bitte ich die beiden Parteien wieder im Gerichtssaal zu erscheinen. Mr. Kent, verlangen Sie, dass Mooney nachher im Saal sein darf? Rasch. Ach, wozu denn? Das hat auch keinen Sinn. Ich erkläre es Ihnen später. Los, schnell. Mr. Shame, Euer Ehren. Ja, was ist denn noch, Mr. Kent? Ich möchte vor der Mittagspause noch einen Antrag stellen, Euer Ehren. Die Verhandlung ist geschlossen. Aber es ist außerordentlich wichtig, Euer Ehren. Ich bitte Sie um die Erlaubnis, dass der Robotcomputer E27-3 heute Nachmittag bei der Verhandlung im Saal anwesend sein darf. Einspruch. Das ist doch unglaublich. Sie wissen doch genau, dass dieses Ding hier nicht aussagen kann. Von einer Aussage war nicht die Rede. Aber wozu dann das Theater? Das sind doch alles nur Mätzchen. Das können Sie unmöglich zulassen, Euer Ehren. Ich glaube, Richter Shane weiß sehr gut, was er zulassen kann und was nicht. Aber das hat doch überhaupt keinen Sinn. Es wäre vielleicht besser, Mr. Miller, Sie überließen es Richter Shane zu entscheiden, was einen Sinn hat. Mit diesen Tricks werden Sie nicht durchkommen, Mr. Shane, wenn ich Ihnen raten darf. Vielen Dank, Mr. Miller, aber ich denke, ich komme schon allein zurecht. Dem Antrag der Verteidigung wird stattgegeben, aber das eine kann ich Ihnen sagen, Kent. Bilden Sie sich nicht ein, Sie könnten dieses Monstrum in den Zeugenstand rufen. Da gibt's Maschinen, die in einer Sekunde 10 Millionen Additionen durchführen. Aber wenn man in der Kantine ein Glas Bier haben will, muss man immer noch eine Stunde warten, bis jemand kommt. Sie können es ja aus dem Automaten ziehen. Was will ich sagen, Lenning? Und mit wem schimpfe ich, wenn kein Schaum drauf ist? Andere Sorgen haben Sie wohl nicht. Ah, Sie meinen den Prozess? Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, haben wir ihn verloren. Aber ich glaube, Sie sind mir noch eine Erklärung schuldig. Ach so, wegen Mooney. Mein Kompliment übrigens, Mr. Kent. Sie haben den Richter ganz schön überfahren. Was hätte ich sonst tun sollen? Ich habe ja keine Ahnung, was Sie mit diesem Untier im Gerichtssaal wollen. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch noch nicht so richtig. Ich weiß nur, dass Nienheimer lügt. Und woher wissen Sie das? Mr. Kent, wir haben Mooney überprüft und getestet. Und dabei haben wir festgestellt, dass irgendjemand, auf jeden Fall ein Laie, an Mooney unfachmännisch Manipulationen vorgenommen hat. Was für Manipulationen? Mr. Kent, das haben wir Ihnen doch schon auseinandergesetzt. Ich weiß. Aber nehmen wir doch mal an, ich sei der Richter. Also schön. Jemand hat Mooney einen außergewöhnlichen Befehl gegeben und damit eine Sperre errichtet. Und warum sagt Mooney das nicht? Aber das ist ja eben die Sperre. Und zwar eine Sperre, auf die ein Mensch mit einem normalen technischen Verstand überhaupt nicht käme. Nienheimer hat ganz offensichtlich Mooney den Befehl gegeben, über irgendetwas zu schweigen. Für mich ist das nicht offensichtlich. Aber für mich. Ich bin schließlich Technopsychologin. Mooney kann Fragen über den Vorfall nicht direkt beantworten, er gibt nur über die Begleitumstände Auskunft. Je näher man dem eigentlichen Problem kommt, umso stärker wird sein Zögern. Wenn man dieses Zögern und die Stärke der Gegenpotenziale misst, kann man mit wissenschaftlicher Präzision feststellen, dass eine Schweigeverpflichtung besteht, die ihm höchstwahrscheinlich im Hinblick auf das erste Grundgesetz auferlegt wurde. Das heißt, man hat Mooney gesagt, dass ein Mensch Schaden erleidet, wenn er über den Vorfall spricht. Und dieser Mensch ist ohne Zweifel Professor Nienheimer. Verehrte Miss Calvin, ich kenne Richter Shane seit 15 Jahren. Ich bin der Ansicht, dass wir nur zu beweisen brauchen, ob Mooney zu den Manuskriptänderungen imstande war oder nicht. Und das können wir doch. Ja, Sie können das. Die Leute von der IEC können das und sonst niemand. Und Sie alle sind in den Augen von Mr. Shane befangen. Aber er kann doch keinen Sachverständigengutachten zurückweisen. Er braucht sich nicht davon überzeugen zu lassen, weil die Sachverständigen hier Partei sind. Die Situation, wie Richter Shane sie sehen muss, ist doch die. Angenommen, Nienheimer hat wirklich manipuliert. Dann hat er mit voller Absicht seinen Ruf als Wissenschaftler zugrunde gerichtet. Und das ist widersinnig. Da können Sachverständige vorbringen, was sie wollen. Ein Mensch ist fähig, Dinge zu tun, die unmöglich erscheinen. Aus Geldgier, aus Rache, na was weiß ich. Wir kennen noch nicht die genaue funktionale Struktur des menschlichen Gehirns. Und wir können nicht mit Sicherheit feststellen, was für einen ganz bestimmten Verstand möglich oder unmöglich ist. Aber was für einen Robotcomputer möglich oder unmöglich ist, das wissen wir genau. Da gibt es gar keinen Zweifel. Was sagen Sie? Also, was machen wir jetzt? Ich würde jetzt gerne mein Bier trinken, wenn ich es hätte. Wir müssen gleich wieder rauf. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Und wenn das nicht klappt, dann kann ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Und die wäre? Bringen Sie Nienheimer dazu, dass er die Sache möglichst aufbauscht. Dass er so tut, als hinge seine ewige Seligkeit an diesem Buch. Ich hoffe, dann werden Sie Ihr Wunder erleben. Sie hoffen? Ich weiß es, Mr. Kent. Aber es ist das letzte Mittel. Wenn Nienheimer nicht so reagiert, wie ich es erwarte, wird Mooney sich selbst zerstören. Und das würde mir verdammt leid tun. Meine Damen und Herren, die Verhandlung wird fortgesetzt. Wie ich sehe, ist inzwischen auch der Robotcomputer E273 anwesend. Ich mache Sie noch einmal darauf aufmerksam, Mr. Kent. Guten Tag, Sir. Ach, du großer Gott. Kent, ich habe ihn doch ausdrücklich gesagt. Euer Ehren, Moni hat Sie nur höflich begrüßt. Ich glaube nicht, dass dagegen etwas einzuwenden ist. Solange er nicht die Absicht hat, hier ein Plauderstündchen... Ich werde mich selbstverständlich an die Gepflogenheiten dieses Hauses halten, Sir. Danke, ja, danke. Ihr nächster Zeuge, Mr. Miller. Als Vertreter des Klägers verzichte ich darauf, weitere Zeugen zu benennen. Die bisherigen Aussagen scheinen mir in ihrer Beweiskraft die Klage meines Mandanten hinreichend und überzeugend zu untermauern. Dann also, Mr. Kent, nennen Sie Ihren ersten Zeugen. Ich bitte Professor Simon S. Nienheimer, noch einmal in den Zeugenstand zu treten. Sie rufen den Kläger als Zeugen auf? Ja, Euer Ehren. Sie sind sich doch wohl im Klaren darüber, dass Sie Mr. Nienheimer dann nicht in das übliche Kreuzfeuer nehmen dürfen. Gewiss, Euer Ehren. Es geht mir allein um die Wahrheitsfindung. Ich werde nur ein paar höfliche Fragen stellen. Bitte, wie Sie meinen. Es ist schließlich Ihr Fall. Mr. Nienheimer, wenn Sie im Zeugenstand Platz nehmen wollen... Ich werde Sie nicht lange in Anspruch nehmen, Herr Professor. Sie fordern von meinem Klienten der ISC... Schadenersatz in Höhe von $750,000. Das ist die Summe, ja. Viel Geld, nicht wahr? Oh, keineswegs. Ich nannte irgendeinen Betrag. Der Schaden selbst ist mit Geld nicht wieder gut zu machen. Auch nicht mit $750,000? Nein. Es geht doch nur um ein paar Zitate in einem Buch. Vielleicht waren sie etwas, sagen wir, unglücklich wiedergegeben, aber schließlich kommt es häufig vor, dass in Büchern eigenartige Dinge stehen. Eigenartige Dinge? Diesen hanebüchenden Quatsch nennen Sie eigenartige Dinge. Das Buch sollte mein Lebenswerk sein, mein Herr. Stattdessen stempelt es mich zu einem unfähigen Stümper. Zu einem Mann, der die Ansichten seiner Freunde und geschätzten Kollegen ins Gegenteil vertritt. Der idiotische Standpunkte vertritt. Mein Ruf als Soziologe ist für immer zerstört. Ich kann meine Laufbahn nicht fortsetzen, obwohl sie mein ganzer Lebensinhalt war. Der Zweck meiner Existenz wurde vernichtet. Aber Mr. Nienheimer... $750,000 sind doch ein ganz schönes Trostpflaster. Aber darum geht es doch gar nicht. Generationen von Soziologen werden mit dem Finger auf mich deuten und mich als einen Verrückten hinstellen. Meine eigentlichen Erkenntnisse wird man überhaupt nicht lesen. Ich bin nicht nur zu Lebzeiten ruiniert, sondern auch in alle Zukunft. Denn es wird immer Leute geben, die nicht glauben, dass der Roboter diese Stelle eingefügt hat. Euer Ehren, ich würde gern dem Gericht und allen Anwesenden mitteilen, dass ich tatsächlich einige Sätze in die Druckfahnen einfügte, die als Verfälschung anzusehen sind, weil sie genau im Gegensatz zu dem stehen, was zuerst... Du verdammter Blechhaufen! Ich hatte dir doch befohlen, zu schweigen. Zu schweigen, verstehst du? Zu schweigen. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Mr. Nienheimer, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie dem Robotcomputer befohlen haben, über irgendetwas... zu schweigen. In Ihren bisherigen Aussagen war davon nicht die Rede. Mr. Nienheimer, haben Sie E273 befohlen, über irgendetwas zu schweigen? Ja. Und worüber sollte er schweigen? Ehren. Haben Sie wirklich den Robotcomputer veranlasst, die Zitate zu verfälschen und ihm dann befohlen, über die Änderungen Stillschweigen zu bewahren? Ja. Ja. Meine Damen und Herren, die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Den besonderen Umständen entsprechend komme ich sogleich zum Urteil. Die Klage in der Sache Professor Simon S. Nienheimer gegen die International Electric Company wird kostenpflichtig abgewiesen. Darf ich Ihnen einen Whisky anbieten, Dr. Calvin? Danke, nein. Ich trinke keinen Alkohol. Aber Sie gestatten doch, dass ich... Bitte. Nun, und was führt Sie zu mir? Wollen Sie mir mitteilen, dass die IEC Klage gegen mich einreichen wird, wegen falscher Anschuldigung? Oder bringen Sie eine Schadenersatzforderung, weil ich mit dem Prozess wertvolle wissenschaftliche Kräfte Ihres Keins Hauses... Keins von beiden, Mr. Nienheimer. Es hätte auch gar keinen Zweck. Ich habe kein Geld, keine Arbeit, keine Zukunft. Ich kann nicht mal die Verhandlungskosten bezahlen. Die IC ist an Ihrem Fall nicht mehr interessiert. Und Ihr Besuch heute? Ich komme mir aus persönlichen Gründen. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Sehr schmeichelhaft. Sie sind Technopsychologin, nicht wahr? Ja. Warum? Nun, ich möchte Sie nicht enttäuschen. Ich bin keine Maschine. Eben. Deswegen bin ich ja auch gekommen. Maschinen kenne ich. Darf ich zunächst etwas fragen? Bitte. Wie sind Sie dahinter gekommen? Wir sind überhaupt nicht dahinter gekommen. Wir wussten es. Es ging doch nur darum, es auch dem Richter klar zu machen. Sie waren so freundlich, uns dabei zu helfen, weil Sie von Robotern keine Ahnung haben. Sie haben Mooney zum Schweigen gebracht, indem Sie ihm erzählten, dass Sie Ihre Arbeit, Ihre Anstellung verlieren würden, wenn er etwas über die Verfälschung des Manuskriptes verlauten ließ. Das errichtete ein gewisses Potenzial in Mooney, eine Sperre. Und wenn wir versucht hätten, sie zu lösen, wäre sein Positronengehirn beschädigt worden. Als Mr. Kent Sie im Zeugenstand provozierte, haben Sie ein Gegenpotenzial aufgerichtet, das stärker war. Sie sagten, dass Sie weit mehr als Ihre Arbeit verlieren würden. Auch wenn Sie den Prozess gewinnen, würden die Leute glauben, dass Sie die falschen Zitate eingefügt hätten und nicht der Robotcomputer. Sie sagten, dass Ihr Ruf, Ihr Ansehen, Ihr Leben ruiniert seien. Dieses Gegenpotenzial überwand den Schweigebefehl und Mooney redete. Und wissen Sie auch weshalb? Nicht um Ihre Manipulationen zu verraten, sondern um Sie zu verteidigen. Ja. Es kann mathematisch nachgewiesen werden, dass er im Begriff war, die ganze Schuld auf sich zu nehmen. Er wollte lügen, damit ein für allemal und ganz eindeutig er allein als der Schuldige feststand. Ach so. Das entsprach der Forderung des ersten Grundgesetzes. Wenn Sie wirklich etwas von Robotern verstehen würden, hätten Sie ihn weiterreden lassen. Er hätte gelogen und damit sein kompliziertes Positronengehirn zerstört. Aber so meinten Sie, dass Mooney sich wie ein Mensch benehmen und auf Ihre Kosten sich verteidigen würde. Da gerieten Sie aus der Fassung und brüllten ihn an. Genauso hatte ich es mir vorgestellt. Ja, darf ich noch eine Frage an Sie richten? Na bitte. Warum versuchte Dr. Lanning der Universität unter allen Umständen dieses Ding aufzuschwatzen? Die $1,000 Miete sind doch lächerlich. Da stimmt doch etwas nicht. Für Sie vielleicht. Für die IC ging die Rechnung auf. Mooney, E27-3, war nur ein Testfall. Getestet wurden Sie und Ihre Kollegen. In den Labors der IC steht E28-1. Der liest keine Korrektur mehr, der schreibt Ihr Buch besser, als Sie es hier könnten. Ihre Kollegen waren mit Mooney sehr zufrieden. Von E28-1 werden Sie hingerissen sein. Ich nicht. Sie haben gesagt, dass Ihr neues Wunderding meine zukünftigen Bücher schreiben wird. Ja. Genau das wollte ich verhindern. Wenn es mir gelungen wäre, mit meinem Prozess die Forschungsarbeit der IEC zunichte zu machen, hätte ich Generationen von Gelehrten vor dieser Roboterhölle bewahrt. Das war mir mehr wert als mein Ruf. Das wäre mein eigentliches Lebenswerk gewesen. Es konnte Ihnen nicht gelingen. Aber ich musste es versuchen. Sie sind ein altmodischer Mensch, Mr. Nienheimer. Ich glaube, Sie tun mir leid. Das war in Bayern 2, falsch korrigiert, ein Science-Fiction-Hörspiel nach Isaac Asimov, für den Funk eingerichtet von Heiner Schmidt. In dieser Produktion des Süddeutschen Rundfunks Studio Heidelberg waren unter der Regie von Andreas Weber Schäfer die Technopsychologin für Roboter Dr. Susan Kelvin, Melanie de Graaf, der Verteidiger Kent Heiner Schmidt, Professor Simon Nienheimer, Charles Renier. Richter Shane war Gerd Tellkampf. Außerdem wirkten mit Peter Becker, Toni Dameris, Manfred G. Herrmann, Gerd Lehmann, Ulrich Matschos, Werner Runzhagen, Hans Hönicke und Walter Prüssing.